Wir leben in raubtierhaften Zeiten. So beginnt der Essay Hacking Coyote – Tricks für den digitalen Widerstand des guatemaltekischen Autors Alan Mills. Der Mann beschreibt da eine Gegenwart, in der schutzlose Internetnutzer überleben müssen, von Informationen überfordert, gestalkt, gejagt. Doch die Rettung naht in Gestalt eines Kojoten. Und dieser Text hat Furore gemacht, ist als E-Book erschienen. Genaueres soll uns unser Kritiker Enno Park erzählen. Hallo Enno. Hallo. Hacking Coyote basiert ja auf einer Podiumsdiskussion auf der diesjährigen Republika und deren Thema war digitaler Kolonialismus. Bringen wir mal Licht ins Dunkel. Erstmal, was genau ist denn überhaupt digitaler Kolonialismus? Das sind eigentlich zwei ganz verschiedene Dinge gleichzeitig. Das eine ist, das ehemals freie Internet wird von den, ich sag mal, so großen bösen Konzernen kolonisiert und unterjocht oder wie auch immer man sagen will. Google und so weiter. Ja, ja. Und auf der anderen Seite wird aber das Internet auch verwendet, um die Welt wieder wie früher zu kolonisieren. Ein Beispiel ist dann, wenn es in Ländern wie Angola Facebook Zero gibt, dann hat man genau Zugriff auf Facebook und Wikipedia. Und nichts anderes, das ist zwar kostenlos, aber wenn man sich dann vor Augen führt, dass zum Beispiel nackte Brüste auf Facebook zensiert werden, was nun in einem Land wie Angola wahrscheinlich überhaupt kein kulturelles Tabu darstellt oder wie eurozentristisch die Wikipedia ist, wenn man da jetzt als Angolaner was nachlesen will, dann merkt man schon, wie hier eine Art kultureller Kolonialismus greift, über den sich dann aus solchen Ländern auch sehr beschwert wird. Absolut nachvollziehbar. Nur was hat das dann mit dem Kojoten zu tun? Also der Kojote, der ist erstmal in vielen indianischen Religionen ein heiliges Tier und ein Totem. Also ein Naturgeist, der je nachdem, was für eine Sorte Mensch du bist, halt auch irgendwie mit dir verwandt ist, dir eine Richtung gibt. Das Ganze hat auch was leicht Horoskopisches. Er ähnelt ein wenig dem deutschen Fuchs. Es ist gewitzt, verschlagen, subversiv und kann aber auch destruktiv sein und böses, also keine per se gute Figur, kann auch mal der Horrorclown sein oder der Joker bei Batman. Und Mills assoziiert jetzt über im Grunde 80 Seiten hinweg fast ununterbrochen darüber, wo er den Kojoten alles in der Popkultur entdeckt. Und das ist dann für ihn der Kojote bei Bugs Bunny, aber auch Walter White bzw. Heisenberg in der Serie Breaking Bad, Anonymous mit der Guy Fawkes Maske, Donald Trump, Papst Franziskus, Maria Magdalena, also alles Mögliche ist für ihn Kojote. Und ja, seine Assoziationsketten sind dann auch oft sehr gewagt. Also er zielt dann so Schlüsse, weil Anonymous zum Beispiel als einer der ersten Institutionen Fox News angegriffen hat, wo dann ja Fox im Namen steht und das soll dann irgendwas bedeuten. Und für mich ist das ein bisschen wie so ein Verschwörungstheoretiker, der überall die Zahl 23 sieht. Also nur um das nochmal klar zu bekommen, also der Kojote soll uns helfen, eben die Kolonialisierung des Internets zu verhindern bzw. zu bekämpfen. Genau, indem wir dem Kojoten ähnlich werden, auch gewitzt und verschlagen sind und uns auch mal hinterhältig zum vermutlich dann gegenüber dem System verhalten, eben wie Hacker werden. Und welche Tricks hat er da für uns auf Lager? Leider gar keine. Das ist tatsächlich eine sehr enttäuschende Sache. Der ganze Essay ist durchgängig ein durch und durch spiritueller Text, der in einer religiösen Bildsprache geschrieben ist und das auch teilweise ein bisschen ärgerlich ist, weil er dann Begriffe wie Hacker komplett neben dem verwendet, was sie eigentlich wirklich bedeuten oder so wild durcheinander schmeißt und dann irgendwelche Begriffe wie Big Data verwendet, jenseits dessen, was sie eigentlich wirklich sind. Und die Tricks, so verhalte dich jetzt so und so oder wir können jetzt alle mal unsere Smartphones tauschen, um die Datenspur irgendwie zu korrumpieren, die wir hinterlassen oder solche schönen Ideen, was man alles machen könnte, die fehlen eigentlich komplett in dem Buch. Das ist auch egal, aber es ist halt enttäuschend, weil die Tricks im Untertitel dieses Buches eigentlich versprochen werden. Ja, insofern ist es uns nicht egal, aber herzlichen Dank Enno Parks, dass wir jetzt einfach besser Bescheid wissen über diesen Text, der ja an sich sehr interessant daherkommt. Hacking Coyote, Tricks für den digitalen Widerstand von Alan Mills. Wer sich es trotzdem angucken möchte, lesen möchte, als E-Book bei Mikrotext zum Download erhältlich für 2,99 € auf Englisch.